Die zweite Stunde der langen Nacht. Nein, ich gelte ja als sogenannter ernster Schriftsteller. Wie Béla Bartók als ernster Komponist. Und der Ruf verbreitet sich. Im Grunde ist es ein sehr schlechter Ruf. Und mir ist absolut unbehaglich dabei. Wohin gehört er? Was will er? Wo bleiben die Bezüge? In welches Gespräch mischt sich dieser Monolog? Also in keines? Was hat er zu sagen und wem? Diese Frage stellte Ingeborg Bachmann Ende der 60er Jahre in einem Fragment über Thomas Bernhard. Sie konnte keinerlei Verbindung zur übrigen zeitgenössischen Literatur finden und bescheinigte Bernhards Prosa zugleich eine ungewöhnliche Sprachgewalt, die sie an Franz Kafka erinnere. In all den Jahren hat man sich gefragt, wie wird es wohl aussehen, das Neue? Hier ist es, das Neue. Es ist nicht brauchbar, noch nicht brauchbar. Integrierbar? Auch nicht. Es steht ja alles darin. In den 70er Jahren beginnt Bernhard sein Werk selbst zu positionieren. Er sehe die Notwendigkeit, sagt er in einem Interview, einen Beziehungspunkt zu setzen, damit seine Bücher nicht in der Luft hängen. 5 Autobiografien entstehen. Und in dem Porträt »Drei Tage« erzählt Bernhard in einem langen Monolog vor der Kamera von seiner Lebensgeschichte als wichtigste Grundlage seines Schreibens. 2 brauchbare Schulen natürlich, das Alleinsein, das Abgeschnittensein, das Nicht-Dabei-Sein einerseits, dann das fortgesetzte Misstrauen andererseits, aus dem Alleinsein, Abgeschnittensein, Nicht-Dabei-Sein heraus. Und das schon als Kind. Meine Mutter hat mich weggegeben. Bin in Holland, in Rotterdam, auf einem Fischkutter gelegen, ein Jahr lang bei einer Frau. Meine Mutter hat mich alle 3-4 Wochen dort besucht. Ich glaube nicht, dass sie sehr viel für mich übrig gehabt hat damals. Das hat sich allerdings dann geändert. Ich war ein Jahr alt, wir sind nach Wien. Aber doch das Misstrauen, das dann auch angehalten hat, wie ich zu meinem Großvater gekommen bin, der mich wirklich geliebt hat, umgekehrt. Dann die Spaziergänge mit ihm, das alles ist in den Büchern später drinnen. Und all diese Figuren, Männerfiguren, das ist eigentlich immer wieder mein Großvater mütterlicherseits. Aber neben dem Großvater immer wieder, man ist allein. Man kann sich nur allein entwickeln. Man wird immer allein sein. Das Bewusstsein, dass man aus sich nicht heraus kann. Alles andere ist Täuschung, Zweifel. Es ändert sich nicht. In der Studienzeit völlig allein. Man hat einen Banknachbar in der Schule und ist allein. Man redet mit Menschen, man ist allein. Man hat Ansichten, fremde, eigene. Man ist immer allein. Und wenn man ein Buch schreibt oder wie ich Bücher schreibe, dann ist man noch mehr allein. Verständlich machen ist unmöglich, das gibt es nicht. Aus der Einsamkeit, aus dem Alleinsein wird ein noch verstärkteres Alleinsein, abgeschnitten sein. Schließlich wechselt man die Schauplätze in immer kürzeren Abständen, man glaubt immer größere Städte. Es genügt einem nicht mehr, die Kleinstadt Wien genügt nicht mehr. London genügt auch nicht mehr. Man muss auf einen anderen Erdteil, man versucht da und dort hineinzugehen. Fremde Sprachen, es ist vielleicht Brüssel, ist es vielleicht Rom. Und dort fährt man überall hin. Und ist immer mit sich und seiner immer scheißlicheren Arbeit allein. Man geht zurück aufs Land, man zieht sich auf einen Hof zurück, man macht die Tore zu wie ich und das ist oft tagelang, bleibt man drinnen. Und die einzige Lust und das immer größere Vergnügen andererseits ist dann die Arbeit. Das sind die Sätze, Wörter, die man aufbaut. Im Grunde ist es wie ein Spielzeug. Man setzt das übereinander. Das ist ein musikalischer Vorgang. Ist eine bestimmte Stufe erreicht, nach 4, 5 Stockwerken, man baut das auf, durchschaut man das Ganze und haut das völlig wie ein Kind wieder zusammen. Aber während man glaubt, dass man es los hat, wächst einem schon wieder so irgendein Geschwür, dass man als Neuarbeit, als neuen Roman erkennt, irgendwo am Körper heraus und wird immer größer. Im Grunde ist so ein Buch nichts wie vielleicht ein bösartiges Geschwür, ein Krebsgeschwür. Man operiert das heraus und weiß natürlich ganz genau, dass die Metastasen den ganzen Körper schon verseucht haben. Und dass eine Rettung gar nicht mehr möglich ist. Und das wird natürlich immer ärger und stärker. Und es gibt da keine Rettung und kein Zurück mehr. Thomas Bernhard kommt am 9. Februar 1931 in Heerlen in Holland zur Welt. Die Mutter, Hertha Bernhard aus Hendorf bei Salzburg, sucht ihren Eltern die Schande eines unehelichen Kindes zu ersparen und geht den Säugling zu Pflegeeltern, während sie als Hausgehilfin arbeiten geht. Nach ein paar Monaten bringt sie das Kind dann doch zu ihren Eltern nach Wien. Der Großvater, der Heimatschriftsteller Johannes Freumbichler, wird für den Jungen die wichtigste Bezugsperson. Freumbichler drängt ihn zu einer künstlerischen Ausbildung. Der Junge erhält Geigen-, Zeichen- und Malunterricht. Die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs verbringt Thomas Bernhard in einem Salzburger Internat, gepeinigt von katholischen und nationalsozialistischen Erziehern. Ein Selbstmordversuch scheitert. 1947 beginnt der 16-Jährige eine Kaufmannslehre. Mit 18 erkrankt er lebensgefährlich an nasser Rippenfellentzündung und ein paar Wochen später an Tuberkulose. In »Der Atem«, seiner dritten von insgesamt 5 Autobiografien, hat Bernhard die Zeit im Sanatorium festgehalten. Der Tagesablauf im Sterbezimmer, von meinem Eckbettplatz aus betrachtet, war vorgeschrieben folgender. Gegen 3:30 Uhr früh war noch von der Nachtschwester das Licht aufgedreht worden. Jedem einzelnen Patienten, ob er bei Bewusstsein war oder nicht, wurde daraufhin von der Nachtschwester aus einem mit Dutzenden von Fieberthermometern angefüllten Einsiedeglas ein solches Fieberthermometer zugesteckt. Nach dem Einsammeln der Fieberthermometer hatte die Nachtschwester Dienstschluss und die Tagschwestern kamen mit Waschschüsseln und Handtüchern herein. Der Reihe nach wurden die Patienten gewaschen. Nur ein oder zwei hatten aufstehen und zum Waschbecken gehen und sich selbst waschen können. Wegen der großen Jännerkälte war das einzige Fenster im Sterbezimmer die ganze Nacht und dann bis in den späteren Vormittag nicht und erst knapp vor der Visite aufgemacht worden. Und so war der Sauerstoff schon in der Nacht längst verbraucht und die Luft stinkend und schwer. Das Fenster war mit dickem Dunst beschlagen und der Geruch von den vielen Körpern und von den Mauern und den Medikamenten machte in der Frühe das Ein- und Ausatmen zur Qual. Jeder Patient hatte seinen eigenen Geruch. Und alle zusammen entwickelten einen solchen aus Schweiß und Medikamentendunst zusammengesetzten, zu Husten- und Erstickungsanfällen reizenden. So war, wenn die Tagschwestern auftauchten, das Sterbezimmer auf einmal eine einzige abstoßende Gestank- und Jammerstätte, in welcher die während der Nacht zugedeckten und niedergehaltenen Leiden plötzlich wieder in ihrer ganzen erschreckenden und bösartigen Hässlichkeit und Rücksichtslosigkeit aufgedeckt und ans Licht gebracht waren. Allein diese Tatsache hätte genügt, um schon in aller Frühe wieder in tiefste Verzweiflung zu stürzen. Aber ich hatte mir vorgenommen, alles in diesem Sterbezimmer, also auch alles mir noch Bevorstehende, auszuhalten, um aus diesem Sterbezimmer wieder herauszukommen. Und so hatte ich mit der Zeit einen mich ganz einfach von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr schädigenden, sondern belehrenden Mechanismus der Wahrnehmung in dem Sterbezimmer entwickelt. Ich durfte mich von den Objekten meiner Betrachtungen und Beobachtungen nicht mehr verletzen lassen. Ich musste in meinen Betrachtungen und Beobachtungen davon ausgehen, dass auch das Fürchterlichste und das Entsetzlichste und das Abstoßendste und das Hässlichste das Selbstverständliche ist, wodurch ich überhaupt diesen Zustand hatte ertragen können. Das, was ich hier zu sehen bekommen hatte, nichts anderes als ein vollkommen natürlicher Ablauf als Zustand war. Diese Ereignisse und Geschehnisse, rücksichtslos und erbarmungslos wie keine anderen in meinem bisherigen Leben, waren auch wie alles andere die logische Konsequenz der von dem menschlichen Geist allerdings immer fahrlässig und gemein und heuchlerisch abgedrängten und schließlich vollkommen verdrängten Natur gewesen. Ich durfte hier, in diesem Sterbezimmer, nicht verzweifeln. Ich musste ganz einfach die hier, wie möglicherweise an keinem anderen Ort, ganz brutal offengelegte Natur auf mich wirken lassen. Unter Einsetzung des Verstandes, zu welchem ich plötzlich, nach ein paar Tagen wieder befähigt gewesen war, hatte ich die Selbstverletzung durch Beobachtung auf ein Minimum einschränken können. Ich war an das Zusammenleben mit Menschen bei Tag und Nacht gewöhnt gewesen, denn ich war in die Schule des Internats in der Schrannengasse gegangen, in eine der, wie ich glaube, härtesten Menschenschulen. Aber was ich hier in dem Sterbezimmer zu sehen bekam, musste alles in dieser Beziehung Vorausgegangene aufheben. Der 18-Jährige, der ich damals war, war von den Ursachen seiner Krankheit und dann von dieser Krankheit selbst direkt in den Schauplatz des Schreckens gestoßen worden. Sein Abenteuer war missglückt. Ich war zu Boden geworfen, in das Eckbett im Sterbezimmer des Landeskrankenhauses, in dem Bewusstsein, in die tiefste Tiefe der menschlichen Existenz gestürzt zu sein, als Folge meiner Selbstüberschätzung. Ich hatte geglaubt, eine mich befriedigende und dann gar mich glücklich machende Existenz erzwingen zu können. Jetzt hatte ich wieder alles verloren. Aber ich hatte den Tiefstpunkt schon überwunden. Ich war schon wieder aus dem Badezimmer heraus. Ich hatte die letzte Ölung hinter mir. Es war schon wieder alles auf der Seite des Optimismus. Ich war schon wieder auf dem Beobachterposten. Ich hatte schon wieder meine Pläne im Kopf. Ich dachte schon wieder an die Musik. Ich hörte schon wieder Musik in meinem Eckbett. Mozart, Schubert. Ich hatte schon wieder die Fähigkeit, aus mir heraus die Musik zu hören. Ganze Sätze. Ich konnte die in meinem Eckbett aus mir herausgehörte Musik zu einem, wenn nicht zu dem wichtigsten Mittel meines Heilungsprozesses machen. Beinahe war schon alles in mir abgestorben gewesen. Jetzt hatte ich das Glück zu beobachten, dass es nicht tot, sondern wieder entwicklungsfähig war. Ich hatte mich nur darauf besinnen müssen, alles schon beinahe Abgestorbene wieder in Gang zu setzen. Thank you. Warum bin ich eigentlich zum Schreiben dann gekommen? Warum schreibe ich Bücher? Aus Opposition gegen mich selbst plötzlich und gegen diesen Zustand. Weil mir Widerstände alles bedeuten. Ich wollte eben diesen ungeheuren Widerstand, und dadurch schreibe ich Prosa. Vielleicht ist es das, dass ich mit 18 Jahren einmal schon für ein Jahr in ein Spital gekommen bin, dort gelegen bin. Und ich habe dort die, wie man das, glaube ich, auch heute noch bezeichnet, letzte Ölung bekommen. Ich bin dann in ein Sanatorium monatelang dort gelegen, im Hochgebirge. Es war immer der gleiche Berg vor mir. Es war so eine Pritsche mit einer grauen Decke, mit einem Kotzen. Und ich bin Herbst, Winter im Freien Tag und Nacht gelegen. Ich bin aus reiner Langeweile, weil man einfach nicht ununterbrochen einem Berg gegenüber liegen kann, ohne irgendetwas zu tun. Mein Bewegen habe ich mich ja nicht können, auf das Schreiben gekommen. Das war wahrscheinlich der Anlass und die Ursache. Und aus dieser Langeweile heraus und mit dem Alleinsein mit diesem Berg, der das Heukarek heißt und über Schwarzach St. Veit sich erhebt, sind so 2000er. Wenn man den Monate und Monate und immer gleich, er verändert sich nicht, weil er an der Schattseite liegt, anschaut, dann wird man entweder verrückt oder man fängt zu schreiben an. Und dort habe ich einfach mir Papier und Bleistift genommen, mir Notizen gemacht und den Hass gegen Bücher und Schreiben und Bleistift und Feder überwunden. Und das ist sicher die Ursache allen Übels, mit dem ich jetzt fertig zu werden habe. Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. In diesem Bewusstsein schreibt Thomas Bernhard fortan seine Texte. Zeit seines Lebens ist er von Krankheit gezeichnet. 1967 stellt sich heraus, er hat Morbus Bug, eine Immunerkrankung, die lediglich verzögert, nicht aber geheilt werden kann. Sein Leben lang steht Bernhard regelrecht unter Schreibzwang. Nach seinem Sanatoriumsaufenthalt arbeitet Bernhard eine Weile lang als freier Mitarbeiter beim Demokratischen Volksblatt in Salzburg. Wiederum auf Empfehlung von Karl Zuckmayer. In dieser Zeit habe er Blut geleckt am Schreiben. Hier habe er das Übertreiben gelernt, wie er in einem Interview mit der Journalistin Christa Fleischmann erzählt. Der Chefredakteur sagt, Sie... Da ist einer zusammengestoßen, da laufst geschwind hin. Da sieht man also dann einen abgehackten Kopf. Übertreibt. Wenn drei Tote waren, waren es bei mir immer sieben. Dann war eine Berichtigung am dritten Tag. Wir teilen Ihnen mit, es waren nicht sechs Tote, sondern nur zwei. Aber es hat die Auflage gehoben, war sehr günstig. Ich habe der Zeitung immer zu einem gewissen Erfolg verholfen durch Falschmeldungen und Übertreibungen, die ich ja beibehalten habe. Welchen Weg Bernhard zurücklegte, um zu seiner todestrunkenen Übertreibungskunst zu finden, zeigt ein Vergleich zweier Werke. Ereignisse entstanden Ende der 50er Jahre mit Dem Stimmenimitator, 20 Jahre später geschrieben. Beides sind Sammlungen von Texten im Stil lokaler Pressenachrichten. Nahezu alle Geschichten münden in ein Unglück, jedoch vergleicht man die Texte der Ereignisse mit denen aus Dem Stimmenimitator, so stellt man fest, die Grenzen zwischen Komödie und Tragödie werden fließender. Aus Dem Stimmenimitator liest die Schauspielerin Marianne Hoppe, davor aus seiner Sammlung Ereignisse der Autor. Das Mädchen sitzt auf einer Bank unter einem Apfelbaum neben dem Haupttor zu einem schlossähnlichen Gebäude, das in einem Hochtal liegt und das ein vornehmer Herr auf einer seiner Wanderungen, die ihn von Kirche zu Kirche und von einer besonderen Baulichkeit zur anderen führt, entdeckt hat. Er bleibt am Gartenzaun stehen und ist von der Schönheit des Mädchens, das lange Zöpfe trägt, fasziniert. Er tut so, als schriebe er etwas in sein Notizbuch. In Wirklichkeit aber beobachtet er das Mädchen ununterbrochen. Er wird von den Klosterschwestern im Gemüsegarten arbeiten beobachtet, aber das bemerkt er nicht. Er will die Spannung, die zwischen dem Mädchen und ihm besteht, nicht zerstören. Darum geht er auch nicht hin, um es anzusprechen. Aber zu gegebenem Zeitpunkt wird er sich vorstellen, denkt er, und eine Unterhaltung mit dem Mädchen herbeiführen. Er wird von seinen Reisen erzählen und der Kontakt ist auf solche Weise bald hergestellt. Er wird von der Welt, in der er lebt, berichten. In dem Augenblick aber, in welchem er sich entschließt, vor das Mädchen hinzutreten, streckt das Mädchen ein lang bestrumpftes Bein in die Luft und zerrt mit beiden Händen an ihren Zöpfen. Da es nicht sprechen kann, stößt es unverständliche Laute hervor. Es zieht so lange an den Zöpfen, bis ihm das Blut die Augen verfinstert. Erst jetzt bemerkt der Herr, dass er sich auf dem Grundstück eines Irrenhauses befindet, und er verlässt dieses augenblicklich, ohne von den Klosterschwestern Notiz zu nehmen, die das Mädchen packen und in das Haus hineinziehen. Der Anstreicher ist auf ein Gerüst geklettert und sieht sich nun etwa 40 oder 50 Meter vom Erdboden entfernt. Er lehnt sich an ein Holzbrett. Während er mit einem großen Kienspan im Kübel umrührt, schaut er auf die Leute hinunter, die die Straße bevölkern. Er ist bemüht, Bekannte herauszufinden, was ihm auch gelingt, aber er hat nicht die Absicht, hinunter zu schreien, denn da würden sie heraufschauen und ihn lächerlich finden. Ein lächerlicher Mensch in einem schmutzigen gelben Anzug mit einer Zeitungspapierkappe auf dem Kopf. Der Anstreicher vergisst seine Aufgabe und blickt senkrecht hinunter auf die schwarzen Punkte. Er entdeckt, dass er niemand kennt, der sich in einer ähnlich lächerlichen Situation befände, wenn er 14 oder 15 Jahre alt wäre, aber mit 32. Während dieser Überlegung rührt er ununterbrochen im Farbkübel um. Die anderen Anstreicher sind zu sehr beschäftigt, als dass ihnen an ihrem Kollegen etwas auffiele. Ein lächerlicher Mensch mit einer Zeitungspapierkappe auf dem Kopf. Ein lächerlicher Mensch, ein entsetzlich lächerlicher Mensch. Jetzt ist ihm, als stürze er in diese Überlegung hinein, tief hinein und hinunter, in Sekundenschnelle, und man hört Aufschrei, und als der junge Mann unten aufgeplatzt ist, stürzen die Leute auseinander. Sie sehen den umgestülpten Kübel auf ihn fallen, und gleich ist der Anstreicher mit gelber Fassadenfarbe übergossen. Jetzt heben die Passanten die Köpfe, aber der Anstreicher ist natürlich nicht mehr oben. Sorgfalt. Ein des Mordes an einer schwangeren Frau angeklagter Postbeamter hat vor Gericht angegeben, er wisse nicht, warum er die Schwangere umgebracht habe, er habe sein Opfer aber so sorgfältig als nur möglich umgebracht. Auf alle Fragen des Gerichtsvorsitzenden hat er immer nur das Wort sorgfältig gesagt, worauf das Verfahren gegen ihn eingestellt worden ist. Behauptung. Ein Mann aus Augsburg ist allein deshalb in die Augsburger Irrenanstalt eingeliefert worden, weil er sein ganzes Leben bei jeder Gelegenheit behauptet hatte, Goethe habe als letztes mehr nicht und nicht mehr Licht gesagt, was allen mit ihm in Berührung gekommenen Leuten mit der Zeit und auf die Dauer derartig auf die Nerven gegangen sei, dass sie sich zusammengetan hatten, um die Einweisung dieses auf so unglückliche Weise von seiner Behauptung besessenen Augsburgers in die Irrenanstalt zu erwirken. 6 Ärzte hatten sich geweigert, den Unglücklichen in die Irrenanstalt einzuweisen. Der 7. habe eine solche Einweisung sofort veranlasst. Dieser Arzt ist, wie ich aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erfahren habe, dafür mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. Hotel Waldhaus. Wir hatten kein Wetterglück und in jeder Beziehung auch widerwärtige Gäste an unserem Tisch gehabt.

ein mittelmäßiger Zeichner geworden. Es wäre mir sehr leicht gefallen. Ich habe Musik studiert. Es ist mir sehr leicht gefallen, Instrumente zu spielen, Musik zu machen, das heißt zu komponieren. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, ich werde unbedingt ein Kapellmeister werden. Ich habe Musikästhetik und ein Instrument nach dem anderen studiert. Und weil es mir was zu leicht gefallen ist und weil habe ich das alles aufgegeben. So Thomas Bernhard in seinem Filmmonolog, der ihn als virtuosen Tänzer auf dem Seil zwischen Wahrheit und Dichtung zeigt. Tatsächlich hat er als Kind Mühe beim Geigespiel. Auch sein Wunsch, Sänger zu werden, scheitert. Am Mozarteum studiert Bernhard Mitte der 50er Jahre Dramaturgie und Schauspielkunst, bevor er seinen Abschluss im Fach Regie macht. Am Mozarteum nimmt er auch Gesangsstunden, wozu ihn Hedwig Stawianitschek ermuntert. Die 37 Jahre ältere Witwe hatte Bernhard während seines Aufenthalts im Sanatorium kennengelernt, ein Jahr bevor seine Mutter einem Krebsleiden erlag. Sie, die Bernhard neben dem Großvater zu den beiden wichtigsten Menschen seines Lebens, seinen Lebensmenschen zählt, glaubt in dieser Zeit mehr an Bernhards Gesangs als an sein Schreibtalent. Bernhard studiert Mozart-Arien und Oratorien mit seinem wohlklingenden Bariton. Doch es reicht nicht. Bei zwei Vorsingen bekommt er eine Absage, darunter das vernichtende Urteil des von ihm hochgeschätzten Dirigenten Josef Krips. Was wohlen's denn? Wären's ein Fleischer? Es war im Sanatorium, da Bernhard laut Autobiografie den Entschluss gefasst habe, die Musik zu dem höchsten Zeichen seiner Existenzberechtigung, zu seinem Lebenskomplex zu machen. Schreibend erfüllt er sich diesen Wunsch. In seinen Dramen und Romanen klingen Worte wie musikalische Motive an. Er wiederholt und verändert sie, stellt sie in Frage, bestätigt sie, kombiniert sie mit immer neuen Motiven. Und doch bleibt die gescheiterte Gesangskarriere ein Wunderpunkt. Noch Jahrzehnte später erzählt er davon. Thomas Bernhards Verleger Siegfried Unselt. Dann war er nicht zu schlagen mit seinen Geschichten aus seinem Leben. Einmal hätte er den Preis des Mozarteums bekommen. Der Hofrat Paumgartner hätte ihn und 14 andere Stipendiaten zum Empfang des Preises eingeladen. Alle anderen 14 hätten Preis und Preisgeld bekommen, doch für ihn sei nichts ausgestellt gewesen. Und kurzerhand hätte ihn Hofrat Paumgartner stehen lassen mit der Bemerkung, seine Benennung sei ein Fehler der Quästur gewesen. Und dabei sei sein Name 14 Tage lang bei den Ausgezeichneten veröffentlicht gewesen. Er habe das kaum fassen können und sei völlig verstört nach Hause gegangen. Und heute noch überlege er sich, wie dieser sensible Mozartkenner ihn so habe im Eis stehen lassen. Dann die andere Geschichte mit dem berühmten Mozart-Dirigenten Josef Krips. Auch hier bemerkte Bernhard, wie unmöglich es sei, dass ein so sensibler Mensch so grob handeln konnte. Wieder sei er in eine Eislandschaft gerückt worden. 30 Jahre später, auf der Autofahrt von Salzburg nach Wien, überholte ihn ein amerikanischer Leichenwagen mit einer Genfer Nummer. Josef Krips war in Genf gestorben und wurde nach Wien überführt. Da hatte er es nun. Sich mit Bernhard anlegen ist irgendwie tödlich. Wir wissen nicht, handelt es sich um die Tragödie um der Komödie oder um die Komödie um der Tragödie willen. Aber alles handelt von Fürchterlichkeit, von Erbärmlichkeit, von Unzurechnungsfähigkeit. Wir denken, verschweigen aber. Wer denkt, löst auf, hebt auf, demoliert, zersetzt. Denn Denken ist folgerichtig die konsequente Auflösung aller Begriffe. Wir sind, und das ist die Geschichte, und das ist der Geisteszustand der Geschichte, die Angst, die Körper- und die Geistesangst und die Todesangst als das Schöpferische. Was wir veröffentlichen, ist nicht identisch mit dem, was ist. Die Erschütterung ist eine andere, Die Existenz ist eine andere. Wir sind anders, das Unerträgliche anders. Es ist nicht die Krankheit. Es ist nicht der Tod. Es sind ganz andere Verhältnisse. Es sind ganz andere Zustände. So Thomas Bernhard in seiner Dankrede für den Büchnerpreis im Jahr 1970. Die ganze Welt ist für Thomas Bernhard ein Theater. Doch bei Bernhard spielt das Theater nur um des Theaters willen. Es gibt keinen höheren Sinn. Ernstzunehmende Künstler verstehen sich in seinen Werken daher auch nicht als Schöpfer eines sinnstiftenden Werks. Sie folgen dem Ideal einer Kunst um der Kunst willen. Da die Sprache jedoch nicht zur Erkenntnis der Welt taugt, ist alle Mühe umsonst. Die Geistesmenschen Bernhards scheitern alle. Sei es der Musikschriftsteller Rudolf, der in Beton schon am ersten Satz seiner Studie über Mendelssohn Bartholdy scheitert, sei es der Pianist Glenn Gould, den Bernhard in seinem Roman Der Untergeher auftreten lässt und der im Grunde Klavier sein möchte. Eine Überlebensstrategie gegen die Verzweiflung pflegt Reger in dem Roman Alte Meister. Reger hat sich darauf spezialisiert, in jedem als noch so vollendet geltenden Kunstwerk Fehler zu entdecken. Es ist ein Trost für ihn, immer wieder festzustellen, dass selbst den großen Meistern nichts Vollkommenes gelungen ist. Bei all dem erweist sich Bernhard als Meister des Vexierspiels. Zwischen Komik und Tragik, Realität und Fiktion, Authentizität und Rolle bewegen sich seine Romane und Theaterstücke. Eine gefährliche Mischung, die sich in Bernhards Leben oft entzündete. So wie 1984 nach Erscheinen seines Romans Holzfällen, in dem Bernhard kaum verschlüsselt mit ehemaligen Freunden und Förderern abrechnet. Holzfällen löste einen Skandal aus, der ihn international berühmt machte. Per Gerichtsbeschluss musste der Roman aus sämtlichen österreichischen Buchhandlungen entfernt werden. Das war einer der Gründe, warum Bernhard in seinem Testament sich jede Verbindung mit dem österreichischen Staat verbat. Heute ist all der Ärger darüber längst verraucht. Alle aßen hastig und hörten, was der Burgschauspieler zu sagen hatte, während er seine Suppe löffelte. »Es sei heute kein guter Abend gewesen«, sagte der Burgschauspieler. »Nicht mein bester Abend«, wie er sich ausdrückte. Mehrere Male hätten die Zuschauer im Akademietheater lauter, lauter gerufen, weil er wahrscheinlich zu leise gesprochen habe. Er wisse nicht, wieso und warum. Das komme vor, dass ein Schauspieler sozusagen ganz aufgegangen in seiner Kunst, nämlich während seines Auftritts, ganz auf das Publikum vergesse. Dass tatsächlich zusätzlich zu dem, was es von ihm sehe, auch noch etwas Verständliches von ihm hören wolle. Er isst seine Suppe so schlampig, wie er auftritt, dachte ich. Nicht ihn, sondern die Schriftstellerin Jeannie Billroth beobachtend, die ihrerseits naturgemäß den Schauspieler als Burgschauspieler beobachtete und alles von dem Schauspieler als Burgschauspieler hastig gelöffelte oder gesagte, wie etwas ganz und gar Außergewöhnliches, Außerordentliches, Einmaliges in sich aufzunehmen schien. In Kilp hat sich die Jeannie wieder einmal von ihrer Biederseite gezeigt, dachte ich jetzt, ihr gegenüber sitzend. Dieses künstlerische Abendessen, das auf einmal tatsächlich und im wahrsten Sinne des Wortes durch den Burgschauspieler zu einem künstlerischen Nachtmahl geworden ist, verfluchend. Es als genauso grotesk und abstoßend zu empfinden, wie es gewesen ist, denke ich. Um 3:15 Uhr in der Nacht Kartoffelsuppe auftragen zu lassen und einen gekochten Vorgosch anzukündigen, ist schon eine Perversität, zu welcher allein die auersbergerischen Eheleute fähig sind, sagte ich mir, der Jeannie gegenüber sitzend, die ihre Suppe wie immer auf ihre Weise gegessen hat, mit dem bei jeder Mahlzeit immer wenigstens um 1 Zentimeter zu weit abstehenden kleinen Finger ihrer rechten Hand. Einen Vorgosch um 3:15 Uhr nachts wegen eines Burgschauspielers, in dessen Barthaaren sich jetzt, da er seine Kartoffelsuppe mit der größten Geschwindigkeit, also wie ausgehungert, halb ausgelöffelt hatte, diese Kartoffelsuppe verfangen hatte. »Der Eckdahl«, sagte er und löffelte die Suppe, »der Eckdahl ist schon jahrzehntelang meine Wunschrolle gewesen. Und er sagte, wieder Suppe löffelnd, und zwar alle zwei Wörter einen Löffel Suppe nehmend, also er sagte, der Eckdahl, und löffelte Suppe, und sagte, war schon, und löffelte Suppe, und immer meine, und löffelte Suppe, und sagte, Lieblingsrolle gewesen, und löffelte Suppe, und er hatte auch noch zwischen zwei Suppenlöffeln seit Jahr, und dann wieder nach zwei Suppenlöffeln Zehnten gesagt, und das Wort Wunschrolle genauso, als redete er von einer Mehlspeise, denke ich. Mehrere Male sagte er, der Eckdahl ist meine Lieblingsrolle. Und ich fragte mich sofort, ob er auch dann immer wieder von dem Eckdahl als seiner Lieblingsrolle gesprochen hätte, wenn er keinerlei Erfolg mit seinem Eckdahl gehabt hätte. Hat ein Schauspieler in einer Rolle Erfolg, sagt er, es sei seine Lieblingsrolle. Hat er mit seiner Rolle keinen Erfolg, sagt er nicht, dass es seine Lieblingsrolle ist, dachte ich. Immer wieder löffelte der Burgschauspieler die Kartoffelsuppe und sagte, der Eckdahl sei seine Lieblingsrolle. Als ob nur er etwas zu sagen hätte, sagten alle anderen lange Zeit nichts, löffelten ihre Suppe und starrten den Burgschauspieler an. Löffelte der Burgschauspieler seine Suppe schnell, löffelten auch sie ihre Suppe schnell. Löffelte er sie langsamer, löffelten auch sie sie langsamer. Und wie er aufgehört hatte, seine Suppe auszulöffeln, hatten auch sie ihre Suppe ausgelöffelt. Während er sagte, dieser Eckdahl-Erfolg war ja überhaupt nicht vorauszusehen, beobachtete ich die Schriftstellerin Jeannie Billroth, die schon unruhig geworden war, weil sie sich zurückgesetzt fühlte, an diesem Abend nicht der Mittelpunkt sein konnte, der sie immer hatte sein wollen, durch die Bemerkungen des Burgschauspielers nicht zum Reden gekommen war, bis jetzt, obwohl sie andauernd etwas sagen hatte wollen und es nicht sagen hatte können. Immer wieder hatte sie auf eine Bemerkung des Burgschauspielers eine eigene Bemerkung machen wollen, aber der Burgschauspieler hat ihr dazu keine Möglichkeit gegeben. Aber jetzt, als der Burgschauspieler gesagt hatte, dass der Eckdahl die schwierigste Rolle sei, die er jemals einstudiert und gespielt habe, sagte sie, dass sie finde, der Strindbergsche Edgar sei doch die schwierigere Rolle. Der Edgar ist doch viel schwieriger, sagte sie, als der Eckdahl. Sie habe jedenfalls immer den Eindruck, wenn sie den Edgar lese, dass der Edgar viel schwieriger sei als der Eckdahl. Den Eckdahl habe sie niemals als eine schwierige Rolle betrachtet, wenn sie davon absehe, dass alle Rollen, also gleich welche, schwierige seien, wenn sie gut gespielt werden wollen und gut gespielt werden. Sie empfinde beim Lesen immer, dass der Edgar viel schwieriger sei als der Eckdahl. Nein, rief der Burgschauspieler, die schwierigere Rolle ist der Eckdahl, das ist doch ganz klar. Da könne sie dem Burgschauspieler nicht zustimmen, meinte die Jeannie Billroth, und sie ließ durchblicken, dass sie einmal Theaterwissenschaft studiert habe, übrigens bei dem berühmten Professor Kindermann, also auch an diesem Abend wieder das gesagt hatte, was sie immer bei solchen Gelegenheiten gesagt hat, dass sie eine Schülerin Kindermanns sei. Vielleicht müsse ein Schauspieler, sagte die Jeannie Billroth, denken, der Eckdahl sei die schwierigere Rolle, während es doch die des Edgar sei. Nein, wissen Sie, sagte der Burgschauspieler zur Schriftstellerin Jeannie Billroth, wenn man so wie ich Jahrzehnte Schauspieler ist und noch dazu auf dem Burgtheater und seit man überhaupt zurückdenken kann, nur erste Rollen spielt, weiß man doch, wovon man redet. Natürlich, als Theaterwissenschaftler hat man von dem Theater überhaupt andere Ansichten, sagte der Burgschauspieler. Aber es sei doch gar keine Frage, dass der Eckdahl die schwierigere, der Edgar die viel leichtere Rolle sei. Leichter, was das Spielen einer solchen Rolle betrifft. Vergessen Sie das nicht, sagte der Burgschauspieler zur Jeannie Billroth. Diese gab sich mit dem, was der Burgschauspieler gesagt hatte, nicht zufrieden und sagte, dass es doch, seit es den Edgar und den Eckdahl gebe, immer erwiesen gewesen sei, dass der Eckdahl die leichter zu spielende Rolle sei, nicht der Edgar. Das habe Kindermann, ihr Lehrer, ja auch in einer Schrift ganz eindeutig klargestellt. Die Kindermannsche Schrift trage den Titel Edgar und Eckdahl, ein Vergleich. Ob der Burgschauspieler diese Schrift denn nicht gelesen habe? Fragte ihn die Jeannie Billroth, worauf der Burgschauspieler sagte, er kenne diese Kindermannsche Schrift nicht. Das sei bedauerlich, meinte die Jeannie Billroth, denn wenn der Burgschauspieler die Kindermannschen Ausführungen über Edgar von Strindberg und Eckdahl von Ibsen gelesen hätte, bevor er den Eckdahl zu probieren angefangen habe, hätte er sich sehr viel Unangenehmes, die Erarbeitung der Wildente betreffend, erspart. Und der Auersberger, der schon die ganze Zeit auf der Lauer gesessen war, um auch einmal etwas zu sagen, sagte plötzlich »und den wochenlangen Aufenthalt auf der Berghütte«, worauf der Burgschauspieler selbst auf einmal ein anderes Thema wünschte, denn er sagte, dass er auf dem Weg in die Gänzgasse einen seiner Handschuhe verloren habe. Burgtheater haben sich ja die Burgschauspieler gestritten, wer gemeint ist, weil jeder gemeint sein wollte. Ich bin das, weil jeder es sein wollte, sozusagen in der Kategorie der Burgtheater-Heroen. Die Erregungen in Holzfällen über das Burgtheater, die sind ja wahnsinnig witzig und vor allem auch zutreffend. So der Dramaturg Hermann Beil. Um das ganze Thomas-Bernhard-Theater geht es in der dritten und letzten Stunde der Langen Nacht.